Denn sie nehmen auch überproportional viele Flüchtlinge auf und andere Staaten in der Europäischen Union faktisch gar nicht. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist der Streit um die Flüchtlingspolitik in der EU. Wir sollten auf jeden Fall erwähnen, dass wir beide keine Experten in diesem Rechtsbereich sind und können die Situation nur anhand der Presse und der öffentlichen Quellen beurteilen. Wenn ihr andere Meinung seid oder mehr Wissen in diesem Fach habt, bitte schreibt es in die Kommentare. Grund des Streits innerhalb der Europäischen Union in Bezug auf die Flüchtlingspolitik ist der Umstand, dass ein Quotensystem eingeführt worden ist oder werden soll, gegen den sich die Osteuropäer sträuben. Das heißt also, über ein Quotensystem sollen auch Länder wie Polen, Tschechien, Ungarn Flüchtlinge aufnehmen, was sie jedoch ablehnen. Und dafür wollen jetzt die westeuropäischen Länder, vor allem Deutschland und Frankreich, die osteuropäischen Länder bestrafen. Es geht jetzt um Sanktionen wirtschaftlicher Art gegen die Länder, die sich gegen dieses Quotensystem aussprechen oder sich verweigern, das zu akzeptieren, weil es einen EU-Beschluss gab mit einer Mehrheit der Mitgliedstaaten, die sich für eine solche Quotenregelung aussprach. Es wird von Seiten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sich für das Quotensystem hauptsächlich ausgesprochen haben, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien, den osteuropäischen Ländern zum Vorwurf gemacht, sich nicht an EU-Recht zu halten. Bisher wurde die Flüchtlingspolitik vom Abkommen Dublin III geregelt. Aus dem Jahr 2013, das heißt Dublin III, weil es im Vorfeld bereits schon zwei Abkommen gab zum Thema Asyl und Europäische Union. Dublin III legte nochmals fest im Jahre 2013, dass jeder, der als Flüchtling in der Europäischen Union einen Asylantrag stellt, diesen Antrag in dem Land stellen muss, in dem er erstmalig das Staatsgebiet oder Staatsgebiete der Europäischen Union betreten hat. Das betraf dann vor allem natürlich logischerweise aufgrund der geografischen Lage insbesondere die Mittelmeeranrainer der Europäischen Union. Griechenland, Zypern, Malta, Italien oder Spanien. Und wie wir alle sehen, wird dieses Abkommen in der letzten Zeit schon nie hundertprozentig eingehalten. Das Hauptproblem ist, dass die Anrainerstaaten, insbesondere dann auch ein Land wie Griechenland oder auch Italien zum Teil auch, komplett überfordert sind. Das heißt, die Anrainerstaaten des Mittelmeeres, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, sagen, wir können einfach nicht mehr Leute aufnehmen. Dass darüber hinaus noch Personen, die erstmalig über diese Länder in die Europäische Union gelangen, den Antrag auch nicht direkt dort stellen, sondern weiterreisen, zum Beispiel nach Deutschland, nach Holland, nach Frankreich, nach Skandinavien. Dass die Länder, in denen dann tatsächlich in die weitergereist wird, um den Asylantrag nicht in Spanien oder Italien bzw. in Griechenland zu stellen, aufgrund des Dublin-Abkommens theoretisch, rechtlich gesehen, zurückgefährt werden dürften von den Ländern, in denen weitergereist worden ist. Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass Deutschland zum Beispiel nur 20% bisher derjenigen, die über Italien in die Europäische Union gelangt sind, nach Deutschland weiterreisten, um erst in Deutschland den Asylantrag zu stellen, von Deutschland nach Italien zurückgeführt worden sind. Dennoch sind die Mittelmeeranrainerstaaten der Europäischen Union komplett überfordert. Und haben schon einige osteuropäische Länder gegen dieses Quotensystem geklagt? Ja, und zwar die Hauptgegner dieser Vereinbarung, Polen, Ungarn und Tschechien, wobei dann bereits auch schon die Slowakei dagegen geklagt hat, gegen diese Vereinbarung oder Einrichtung eines Quotensystems. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, dieses Quotensystem nochmals in Osteuropa selbst zur Sprache brachte bei ihrem Staatsbesuch in Estland, also ein osteuropäisches Land, das sich bereitwillig erklärte, dem Quotensystem zuzustimmen, wodurch auch Druck auf andere osteuropäische Länder indirekt ausgeübt werden sollte. Im Grunde genommen, wenn wir alle Faktoren, alle Fakten zusammen analysieren würden, könnte man die Reaktion von Deutschland und Frankreich schon ein bisschen heuchlerisch finden. Ja, aber diese Länder nehmen faktisch alle Flüchtlinge in der Europäischen Union auf. Das heißt, die Anrainerstaaten, weil die Flüchtlinge auf diesem Wege über das Mittelmeer nach Europa gelangen, und die Staaten, die faktisch auch unabhängig davon Hauptzielpunkt der Flüchtlinge sind, weil sie einfach ökonomisch die stärksten Staaten sind. Frankreich, Benelux, Deutschland. Heuchlerisch Ich denke, das, was erreicht werden soll, ist, dass es einfach gerechter ist. Denn es kann nicht sein, dass die Mittelmeeranrainerstaaten, die zum Teil auch momentan eine schwere wirtschaftliche Situation bewältigen müssen, wie Spanien, wie Griechenland, wie Zypern, dass diese Staaten ihren Schicksal überlassen werden, weil die anderen EU-Mitgliedstaaten sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Und auch andere Staaten haben, denke ich, auch ein Anrecht darauf, dass andere Staaten sie entlasten. Ganz besonders Ländern wie Schweden zum Beispiel oder auch Deutschland. Denn sie nehmen auch überproportional viele Flüchtlinge auf und andere Staaten in der Europäischen Union faktisch gar nicht. Und was glaubst du, wird die Klage von Ungarn und Slowakei erfolgreich? Die Klage von Ungarn und Slowakei gegen dieses einzuführende Quotensystem wird meiner Ansicht nach keine Erfolgsaussichten haben. Es wird sich einfach nach wie vor die Rechtslage durchsetzen, die die Mehrheit der Mitgliedstaaten erlangen wollen. Vielleicht gibt es dann eher kleinere Änderungen im Konzept, aber ich denke, dass die Mehrheit der EU-Staaten diese Flüchtlingsquotenpolitik durchsetzen werden. Und was glaubt ihr? Seid ihr auf der Seite von osteuropäischen Ländern? Oder seid ihr der Ansicht, dass man es doch über ein Quotensystem gerechter gestalten sollte? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns einen Like und abonniert unseren Kanal. Danke und ciao. Tschüss.